Wars, wir sind wie ein Apache, springen furchtlos wie eine Türin. Meinem Geist in der Nacht streichelt eine Katze ganz sacht. Betrachtet ihre Tatze, ihre scharfen Krallen, echte krasse Ratten fallen. Von Finsternis umhüllt, singt sie ein Kriegslied, bevor sie sich in Schweigen hielt. Guck rechts, dann links, bewegt sich nix, klettert auf den Kirschbaum, in 0,nix. Von hier oben sieht sie die Grabstätten kaum, hier ruht sie sich täglich, und sicher eines Tages ewig. Gott sage Färben, mit Leichen tanzen, der Käusin ein Bier mit Zombie trinken. Den Toten tricksen, Leviathan ficken, das Ticken stoppen. Den Tod tricksen, Leviathan ficken, das Ticken stoppen. Leviathan ficken, das Ticken stoppen.